kommst mit kaltem Herzen. Was in der Liebe war, ging in einer Flut von Tränen unter. Er dankt mich für Niedriges, was ich ohne Wissen tat, wenn ihr euch selbst geprüft habt, dass ihr gewogen seid, der Sache.